Lucky und Fred. Man wagt es kaum zu sagen, was glaubt einem keine Sau. Hier sind wir wieder. Hallo! Lucky! Fred! Here I am. I'm a Fred. I'm a Lucky. Yes, you are. I'm a little bit lucky. Zunächst einmal möchten wir euch, liebe Hörer, herzlich begrüßen und euch danken für euer Warten. Wir wollen uns über echt harte Themen aufregen, über Sex und gefolterte Meerschweinchen. Ist das eine gute Verkaufe? Ich glaube, ja. Mhm. Reden und schlimme Dinge tun und auch namentlich eine Reihe Kollegen beschimpfen. Richtig. Wie es halt so zugeht im Internet. Wollen wir noch kurz erklären, warum das jetzt alles so lange gedauert hat? Weil der Lukas ein Penner ist. Richtig. Und letzte Woche wollten wir wirklich aufnehmen. Wirklich, wirklich. Da war aber Unwetter. Ja. Und ist Tom Buro schuld. Das Ruhrgebiet war abgeschlossen. Ich habe viereinhalb Stunden gebraucht von Dortmund nach Düsseldorf. Mit dem Auto aber auch. Ich wollte nach Berlin fliegen, um bei der Buchpräsentation vom Bundespräsidenten der Herzen dabei zu sein, Christian Wulff. Und ich habe es original geschafft, die letzten 2 Minuten, die goldenen Worte, ja, sind noch Fragen, live vor Ort mitzubekommen. Das ist schön. Darüber wird zu sprechen sein, um mal eine Floskel zu vermeiden. Und here we go. Willkommen bei Lucky und Fred hier am Fußballstrand von Dortmund-Barob. Dieses ganze Fußballstrand-Gedöns geht mir jetzt schon so unfassbar auf die Ketten, weil ich nämlich jetzt schon weiß, dass ich die nächsten 4 Wochen einen Barry Manilow-Ohrwurm haben werde, der nicht Mandy ist. Nämlich? Copacabana. Das ist so schrecklich. Ich gehe heute Abend in die Quelle an der Stockholmer Straße, aufgelassene Schrebergartenkneipe, wo von irgendwelchen sehr lustig kochenden Menschen geputscht wurde, und da kann man gut abhängen. Und das ist nicht Public Viewing und das ist nicht Gröl, und wenn unbedingt willst, kannst du ein Bier haben. Es wird sehr schön. Und kein Gauk. Der ist ja in Norwegen. Damit sind wir schon bei dem Thema, über das du dich jetzt die nächsten... Sag mal Gauk. Gauk? Funktioniert. Ich gehe kurz raus und Fred wird währenddessen den Bundespräsidenten verarzten. Er ist ein Gauk in der Türkei. Sagt, man darf den Staatsapparat nicht so durchdringen mit Parteivertretern. Man darf die Pressefreiheit nicht so strangulieren, Twitter, Facebook abschalten und lauter gleichgeschaltete Journalisten haben. Hat er alles sehr schön gesagt. Komischerweise sagte er hinterher zur Begründung und Entschuldigung, ja, unter Freunden darf man das. Immer wenn die Türkei in die EU will, heißt es, naja, so dicke Freunde sind wir aber nicht. A, wenn der Gauk eine mutige Rede halten will, kann er die Rede, die er Erdogan um die Ohren gehauen hat, mal in Ungarn halten. Da ist all das auch passiert. Und das sind EU-Partner, die müssen zuhören. Und B, die Begründung, ich bin in einer Diktatur groß geworden, ich weiß, was es heißt, wenn die Meinungsfreiheit und die Bürgerrechte beschnitten sind, die wäre was für seinen Schulterklopfkumpel Obama gewesen. Bei Erdogan trifft es natürlich jetzt auch keinen Unschuldigen. Also nee. Hier läuft gerade so der große Wettbewerb, Deutschland sucht den Superschurken. Es ist noch ein bisschen unentschieden zwischen Putin und Erdogan. Ich glaube aber, Erdogan wird am Ende gewinnen, weil Schnauzbart. Ja, gutes Argument. Erdi war ja auch in Köln und wurde da schon, der Umstand, dass er da reden wollte, wurde von Landesministern als Missbrauch des Gastrechts gesprochen. Das ist natürlich noch eine schöne Kommentierung zu dem, was Gauk in der Türkei gesagt hat. Aber Gauk beschimpft ja jeden als Spinner. Also das reicht ja heutzutage schon, wenn man in der NPD ist. Auch da hat es keinen Unschuldigen getroffen? Ja, aber soll ich jetzt deswegen in die NPD gehen? Um dich von Gauk beschimpfen zu lassen? Ja, damit die Verhältnisse mal klar sind zwischen mir, dem übrigens auch sehr wahren Bundespräsidenten. Ich bin ja über 40, ich darf das sagen, ich dürfte auch gewählt werden. Oh, da machen wir doch was draus beim nächsten Mal. Ich finde ja. Und dann fuhr er weiter nach Norwegen, wo man ja sagen könnte, liebe Norwegerinnen und Norweger, wir sind gemeinsam, gerade nach dem schrecklichen Massenmord von Anders Breivik, gegen Waffen und gemeinsam dafür, Moslems und den Islam in Europas Mitte zu begrüßen. Hätte man jetzt Christian Wulff für gebraucht, der solche Sätze unfallfrei sagen kann, war aber leider Jockel, geföhnter Dompfaff Gauk. Und der sagte, Norwegen, Breivik interessiert mich nicht, Norwegen ist gar nicht in der EU. Das ist so ein kleines Land, das wahrscheinlich nicht von den Deutschen dominiert werden möchte. Interessiert mich auch nicht. Ich rede über mein Leib- und Helmthema mehr Women. Das heißt auf Gaukianisch, mehr internationale Verantwortung übernehmen, gemessen an der gewachsenen Bedeutung Deutschlands, das die schlimmen Jahre deutscher Dominanz längst überwunden hat. Was im Klartext ungefähr heißt, Die schlimmen Jahre deutscher Dominanz zum Beispiel beim Euro hat unser lustiger Bundesjockel in einem hübsch tapezierten Paralleluniversum verbracht, wo von Euro-Krise nicht die Rede war. Der kann das gar nicht wissen. Also benutzt er auch seine Performance, seinen Auftritt in Norwegen, um dem Deutschlandradio Kultur ungefähr das Interview zu geben, für das Herr Köhler zurücktreten musste. Schon zum zweiten Mal. Bingo! Ich möchte mal einen Bundespräsidenten haben, von dem ich sage, ich fühle mich durch den vertreten. Ich möchte übrigens auch ab und zu, wenn es geht, was billiger haben. Ich hätte mit Wolf kein Problem mehr. Hast du mal Journalistenrabatt genommen? Bist du irgendwo für Umme reingekommen, weil du ja total berichtest? Ich komme ja aus dem Bereich Kulturjournalismus, also Musikjournalismus hauptsächlich. Und das ist natürlich der ganz, ganz große Selbstbedienungsladen. Aha. Dieses, habe ich dir nicht mal ein Oktoberfest bezahlt? Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ja, noch korrupter. Du äußerst dich zu Themen, von denen du keine Ahnung hast. Ja, ich war, wie gesagt, bei den letzten 2 Minuten der Pressekonferenz von Christian Wulff und konnte sehen, wie Lutz Hachmeister sofort ein Buch in der Hand hatte und auf den letzten Seiten blätterte und sich enttäuscht zeigte, dass es kein Personenregister gibt. Und ich machte die völlige Fettnapfbemerkung, ach, gucken Sie auch immer zuerst, ob Sie drin vorkommen, und hatte einen Feind mehr. Das Buch lese ich gerade, ganz oben, ganz unten wirst du es lesen. Lohnt es sich? Ich finde ja. Also für alle, die sagen, Politik interessiert mich nicht, die gute Nachricht, das hat mit Politik nichts zu tun. Es ist tatsächlich so, dass Frau Merkel Herrn Wulff anruft und sagt, du Problem, Köhler schmeißt hin, komm doch mal vorbei heute Nachmittag. Und dann kommt er da vorbei. Und dann sagt sie, ja, weißt du, eigentlich könntest du das machen, aber dann werden ja alle sagen, dass ich einen lästigen Konkurrenten abschiebe. Und dann sagt Wulff, naja, komm, da kommen wir mit klar und Kanzler will ich ja eh nicht mehr werden. Also so wird es da geschildert, ich war jetzt nicht dabei, aber man hat schon den Eindruck, also sehr viel komplizierter als eine Klassensprecher war. Möchtest du Klassensprecher werden? Ich überlege gerade, ob ich jemals Klassensprecher war oder irgendwie kandidiert habe. Ich glaube, ich habe kandidiert und es dann nicht geschafft oder irgendwas habe ich so wie meine gesamte Kindheit und Jugend irgendwo so weggesperrt. Du könntest unter mir Bundesklassensprecher werden. Das würde ich wohl oder machen. Bundesklassensprecherin, damit das auch durch müssten wir uns. Oder ich mache die Bundespräsidentin. Stefan Niggemeier hat geil draufgeschlagen, hat das Buch schon durchgelesen, in dem er übrigens auch vorkommt. Und oho, gesagt, auf den Punkt gebracht, ist Wulff dann letztlich wegen einer Falschmeldung der Bild-Zeitung zurückgetreten. Ja. Bild hat behauptet, dass Grönewald, der Filmproduzentenkumpel von Wulff, auf Sylt gewesen sei, um Dokumente verschwinden zu lassen. Ja, was im Nachhinein, was dann damals in der Eile keiner mehr recherchiert hat, auch dpa nicht, die es übernommen haben. Und die Staatsanwaltschaft auch nicht. Dann hat die Staatsanwaltschaft Hannover, wollte dann ermitteln, und hat deshalb die Aufhebung der Immunität beantragt. Und das war der Kickpunkt 3 Tage später. Ja. Ich will den nicht heilig sprechen, den Wulff, aber es ist irgendwie... Das wünscht man wirklich niemandem, wegen der Bild-Zeitung aus dem Amt zu fliegen. Ach so, von der Bild-Zeitung heilig gesprochen zu werden, auch nicht. Nee, das auch nicht. Ich wünsche es uns nicht. Also ich meine, das Anliegen des Buches von Herrn Wulff ist schon sehr lesbar, dass er seinen Fall verallgemeinern möchte und sagen möchte, was ist hier schief im Staate Dänemark. Prompt wird der gekaut nach Norwegen, wenn ich gut zugehört. Und sagen wir, dass die vierte Gewalt ausrastet und dass eine solche massive Mauer aus allen Zeitungen dann gleich auf einmal, das mit Schirmacher hat er aber nicht gewollt. Hat Schirmacher was gegen Wulff? Ja doch, Schirmacher hat was gegen Wulff geschrieben. Und zwar, ja, also und zwar einen der Todesstöße tatsächlich. Und da ein Nachrufer war wiederum so dermaßen frei von Geschmack, dass er das nochmal als besondere, lobenswerte Eigenheit des Frühverstorbenen hervorhob in einem Nachruf. Ich hab's verdrängt, wer das Arschloch war. Das hat auch Schirmacher nicht verdient zu sagen. Schade, dass du tot bist, dann kannst du keine Bundespräsidenten mehr mobben. Da hat der Mann ja mehr gemacht. Wobei ich bei Schirmacher interessant finde, wenn ein Chefredakteur der Frankfurter Rundschau oder der Taz schreiben würde, oh, Gene, bedenklich, oh, NSA, bedenklich, who the fuck would care? Also ein Teil des Erfolgs von Schirmacher war der Absender. Ja, klar. Aber ja, du wusstest das schon wieder. Oh, ich habe eine Woche an der Erkenntnis gearbeitet, alter Verwalter. Aber Schirmacher hatte natürlich auch eine Kapazität und eine Kompetenz. Na, gerade er war eine. Ja, genau. die ihresgleichen sucht und die auch tatsächlich, glaube ich, eine große Lücke hinterlässt. Absolutes Trüffelschwein. Also er roch Themen und er roch, glaube ich, auch Themen in dieser Ambivalenz, dass sein konservatives Klientel, der Leserkreis der führenden konservativen Zeitung in Deutschland, dass auch die sagen würden, passt uns nicht, hat er aber recht. Also es knirschte auch im eigenen Blatt, gemessen an der Linie. Und das macht's aus. Ja. Also Jan Fleischauer unterperformt im Vergleich zu ihm. Er macht das Gleiche bei dem eigentlich aufklärerischen Spiegel, immer die reaktionären Sprüche raushauen. Ich glaube, der macht das aber mehr aus Sport, ne? Ja, Jan Fleischauer ist ja für mich die deutsche Version von Stephen Colbert. Ich weiß nicht, ob die Stephen Colbert ein Begriff ist. Ja, das ist der frühere Sidekick aus The Daily Show. Genau. Jon Stewart, der inzwischen ihn über und jetzt der neue Late Night Host. Genau. Stephen Colbert war jahrelang, die Rolle ist Stephen Colbert, ein ultrakonservativer Amerikaner, der für Krieg, für Waffen, gegen jegliche Form von Gesundheitswesen und sowas war. Und der natürlich erkennbar eine Rolle war. Diese Rolle muss er jetzt ablegen, um die Late-Night-Show von David Letterman zu übernehmen, was nochmal sehr spannend werden wird. Ja, Letterman, der Gott von Harald Schmidt. Genau, wie er damit umgeht. Aber dieses völlige Übertreiben von konservativen Klischees hat sich Fleischauer ja bis zur Frisur und zur Brille von Colbert abgeguckt. Und ich glaube, aber nicht so gut da drin. Ich glaube, du musst im Herzen mal links gewesen sein, um links so schön hassen zu können. Das ist die Unklarheit, die wir mit Frank Schirmacher nicht mehr diskutieren können, wie links er eigentlich in Wirklichkeit war. Aber da du gerade in Amerika bist, bist du ja da, wo unser Murkelchen schon war. Innenpolitik. Was hat sie bekommen? Was wieder im Rosengarten? Sie hat, glaube ich, gesagt, Gott sei Dank, dass Gauck diese Rede in der Türkei hält, dann muss ich die hier nicht halten, über den Abbau der Meinungsfreiheit, über die Nichtachtung der Bürgerrechte, über die schwere Kindheit in der DDR. Sie hat kein No-Spy-Abkommen bekommen, sie hat nicht gesagt, dass sie TTIP auf keinen Fall unterschreiben wird. Ich fand es einen ergebnislosen Besuch. Merkel auf Auslandsreise halt irgendwie. Die Abwesenheit von Politik ist jetzt abwesend. Ja. Hinterlässt praktisch ein schwarzes Loch in einem schwarzen Loch. Wenn nicht unser Super-Flipsi wäre, Philipp Mistfelder. Ja, der ist ewige Vorsitzende, also jetzt bald nicht mehr, aber ja. Ewige Vorsitzende der Jungen Union. Gibt es bei der Jungen Union eigentlich einen Ältestenrat? Ja, das ist nämlich immer mein Problem mit diesen Jugendorganisationen der Parteien. Ich bin ja jetzt auch schon 30 und dann sitzen da immer noch so Leute, die halt irgendwie 5 Klassen über mir gewesen sein müssen. Es ist so. Und ich bin, vertreten die Jugend. Ich bin angeblich 53 kürzlich geworden. Danke. Und bin die Jugendorganisation des WDR gewesen eine Zeit lang letzten Sommer. Also so ist es halt. Hast du Kinder? Tust du was dagegen? Guck zur Uhr. Also Philipp Mistfelder, ja. Für mich endlich wieder da, der Rudolf Hess von Angela Merkel. Mit dem goldenen Satz, du kannst da gerne hinfliegen, aber wenn es schief geht, erklären wir dich für bekloppt. Genauso ist es gelaufen. Erklär nochmal gerade für die Jüngeren, Hess ist nach England geflogen? Ja, der Erfinder des hässlichen Deutschen. Oh, und hat und gesagt, wir sind doch, ne? Ja, wo Buffy rumregiert. Ja. Und Buffy sagt, AfD, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber zurück zu Hess und Mistfelder. Ist nach England geflogen, hatte irgendwie einen Pilotenschein, war doch Stellvertreter des Führers und hatte wohl die, wie es im Nachhinein hieß, fixe Idee, das sind doch auch Top-Arier, genau wie wir, mit denen muss man doch keinen Krieg machen. Da lande ich irgendwo in Schottland bei so einem Grafen, erklär dem das. Tatsächlich landete er Bruch, verschwand in Gewahrsam und die britische Regierung beschließt ein ums andere Mal, wenn die Akten fällig werden, dass sie doch noch nicht veröffentlicht, was vielen Neonazis Freude gibt, an sein Grab in Wunsiedel zu pilgern, weswegen Wunsiedel gesagt hat, wir wollen das Grab nicht mehr und die Angehörigen überredet hat, das Grab verschwinden zu lassen. Entschuldigung, Herr Mistfelder, aber eine coole Aktion. Mistfelder war bei Putin. Ja, ja. Er hat gedacht, es ist eine Misswahl. War aber ein Missverständnis. Ja, Politik ist abwesend. Also wir müssen über so einen feuilletonistischen Kram reden, weil außer Frau Nahles, die ab und zu Rente und Mindestlohn brammerbasiert, findet Politik im Schlachten und Hin- und Herhauen von Bundespräsidenten statt. Noch zumal während einer Fußball-WM. Sport. Guckst du? Ja, so mit einem Auge. Also Holland habe ich natürlich als alter Holland-Fan geguckt. Mit Oranjeboven, Grünhabern. wachsender Unfasslich, Fassungslosigkeit. unfasslich. Hier im Wohnviertel in Barup ist ein Haus komplett holländisch geflaggt und ich muss da noch gratulieren gehen. Also es ist ja mutig, aber jetzt nicht mehr. Ja. Ich war immer schon Holland-Fan übrigens. Ich auch. Vanillefla, Pindersaus, Rauschgift. Die Folklore da, ich mag's. Und ich glaube, deren Königshaus ist ja auch wieder mit unseren Hannoveranern. So geht Zustimmung, meine Damen und Herren. Während der WM macht die Politik üblicherweise gar nichts auf der Vorderbühne. Und auf der Hinterbühne 2010 schafft sie die Wehrpflicht ab, nähert sich der Atomkraft wieder an und tut lauter Dinge, von denen man dann nach der WM sagen kann, hat ja keiner gemerkt. Ja, das heißt, wir rechnen im Moment womit bei den nächsten Deutschlandspielen, so sagen wir mal im Viertelfinale, was ja noch zu schaffen sein könnte für die Ich rechnete Elf. damit, dass ich diese Frage dir stelle. Also, welche Verbrechen könnte der Großkoala-Bär begehen, während wir die Spiele gucken? Die drei, an denen Deutschland. Ich erwarte ja, dass Jogi Löw, wenn das so läuft, wie die Vorbereitung lief und Reus nicht dabei und Weidenfeller nicht im Tor und Schmelle nicht mal nominiert und diese vielen anderen, der fliegt in der Vorrunde raus und sagt, das ist ein Statement gegen die ekelhafte FIFA und die Unterdrückung in Brasilien. Da kann man einfach nicht länger dabei sein. Kultur und Unterhaltung. Wettbewerbe. Warst du nicht bei irgendeinem sehr wichtigen Wettbewerb? Es ist schön, dass du fragst. Ich war beim Eurovision Song Contest Oh. in Kopenhagen. Oh. Angeblich eine schöne Stadt. Ich habe nichts davon gesehen. Übernächtigt, aber Schlager schnippend. Durch die Flure gewankt. Wenn es mal schlagerschnippend gewesen wäre, also der Wettbewerb ist ja tatsächlich, ich glaube, spätestens jetzt in der Gegenwart angekommen. Das war so okay alles, bis gut, also der holländische Beitrag Toll. wirklich gut. Ja. Wobei er 1:1 bis hin, dass dann noch ein Kumpel dabei ist, der so eine bisschen mandolinig gestimmte und aufgenommene Gitarre spielt, geklaut ist bei Gillian Welch. Aber wenn dadurch, hat es nicht Peter Orban auf eine Einflüsterung von Lukas Heinzer gesagt, das klingt mir alles ein bisschen nach Gillian Welch? Ich Ja. weiß nicht, ob wir Gillian Welch dabei hatten. Was ich jetzt, also das Platteste, was man natürlich sagen kann, ist, dass es Every Breath You Take ist von The Police. Ja, das ist wegen des Intros, aber das Ja. sind 8 Sekunden. Also holländischer Beitrag, super geklaut bei Gillian Welch und ein bisschen bei Police, aber hatte Style. Hatte Style auch super inszeniert, mit Sättigung rausgedreht, Straße und so, ja. Straße, anderthalbminütige Steadicam-Fahrt. Das war schon Toll, der Däne. State of the Art. Und ja, es war insgesamt ein sehr okayer Wettbewerb. Es fehlten so total die wahnsinnigen Ausreißer, selbst in den Halbfinals, wo die ja inzwischen schon meistens rausgespült werden, gar nicht so viel Unfug dabei. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass diesmal in den Halbfinals alle 24 ehemaligen jugoslawischen Republiken nicht durchgekommen sind, sodass dieses gegenseitig Hochpunkten des Ostblocks diesmal nicht so dramatisch war. Es waren ja aber auch schon gar nicht so viele ehemalige jugoslawische Republiken dabei. Also es gab Jahre, wo alle. In der Endrunde waren. Nee, sind schon viel weniger angetreten Ach, insgesamt. Also das sollten sich manche bei der Fußball-WM mal überlegen. Portugal, müssen die immer dabei sein? Portugal hätte ja tatsächlich nicht dabei sein dürfen, weil die gegen Schweden gespielt haben in der Relegation und Schweden schlägt man halt einfach nicht. Ja. Ich denke, wir können den Podcast nicht beschließen, ohne auch noch mal kritisch zu hinterfragen, ob es beim ESC wirklich sich gehört, erkennbar politisch motiviert Buh zu rufen. Das war das Schicksal, das den russischen Interpretinnen, den Tomaschowski-Sisters, Ja. anheimfiel, als sie ins Finale einzogen und als sie dann dort Punkte zugesprochen bekamen. Das war natürlich ein klares Statement gegen Putin, gegen die russische Politik in der Ukraine. Wobei die Ukraine zu meiner Überraschung das nicht direkt geradeaus gewonnen hat, weil wir alle so totale Gutmenschen sind. Nee, obwohl Klitschko in der Bild-Zeitung dazu aufgerufen hatte. Ja, jetzt ist auch mal gut. Also diese Veranstaltung mit Frau Barth, das Lied ist eine Mixtur aus vielen großen James-Bond-Hymnen. Das ist okay, also musikalisch trägt es nichts Neues bei. Jetzt kann man sagen, der zweite Platz war musikalisch besser, aber auch nicht neu, sondern übrigens bei Gillian Welch geklaut und bei Police. Und nach dem, ich sage, Fiasko von Aserbaidschan, wo viele demokratische europäische Rundfunkgebührenzahler viel Geld ausgegeben haben, damit eine Semidiktatur auch mal einen großen Kindergeburtstag feiern kann und in der Halbzeitpause der Schwiegersohn des Diktators auch noch singen darf, fand ich es überfällig. Also man kann sagen, so die ganze Politik hat da nichts zu suchen. Ich fand es überfällig, dann mal so ein Statement zu haben, wie diese Veranstaltung war. Von mir aus auch mit Buh gegen Putin. Was ich schön fand, war, dass Österreich gewonnen hat, dass Conchita Wurst gewonnen hat, um die es vorher große Diskussionen gab. Gerade in Russland auch wieder, in Weißrussland, wo es eine Petition gab, irgendwie das nicht zu zeigen im Fernsehen, weil das irgendwie die Kinder verstören könnte oder sowas. Andererseits muss man auch sagen, beim russischen Publikum ist Conchita Wurst auf Platz 3 gelandet. Also so böse ist dann auch nicht die ganze Nation und das ganze Volk, sondern das Verhältnis des Russen zum Bart ist seit Jahrhunderten ungetrübt. Das sowieso. Die andere Europawahl hat ja AfD gewonnen. Ja, generell so Nazis auch, ne? Ja, reichlich. Und AfD hat jetzt, ich glaube, diese leichte Verstimmung von Herrn Cameron darüber, dass Frau Merkel nicht so richtig gegen Juncker ist, der hat eine Wahl gewonnen, da muss man dagegen sein, genutzt, um zu sagen, aus Edge nehme ich jetzt AfD in diese Tory-Fraktion im Europaparlament auf. Was natürlich ein Adelsschlag ist für diese Partei, die sich nicht schämt, über Leute herzuziehen, die vor 60 Jahren Nazi-Opfer waren, also zum Beispiel Sinti und Roma. Also wenn du das Gedankenexperiment im Kopf einmal machst, jemand würde so wie Lucke über Sinti und Roma redet, über Juden reden, dann würde, glaube ich, der bürgerschaftliche Konsens in dieser Gesellschaft trotz allem gerade noch ausreichen, um Herrn Lucke zu sagen, du gewissenloses und geschichtsloses Arschloch. Aber da klappt es schon. Und die Tories sagen, hey, dufte Kumpel. Das ist wirklich eine Grenzverschiebung, finde ich. Ja gut, die Tories haben natürlich auch ihrerseits die Nazis nicht mehr nur im Nacken, sondern quasi jetzt vor sich stehen. Dadurch, dass UKIP halt so stark ist, wird Herr Cameron jetzt einfach versuchen, wie viel rechten Rand kann ich mir zurückholen? Ja. Wobei das alles zusammen, Herr Gauck, ich weiß ja, Sie machen sich Ihre Notizen, da gibt es immer was zu lernen bei Lucky und Fred. Das ist eine Reaktion auf deutsches Dominanzgebaren. Also wir haben eine Epoche in der EU hinter uns, wo sie gesagt haben, die Merkel macht, was sie will. An der Merkel führt kein Weg vorbei, es gibt keine Eurobonds, weil die Deutschen, weil Frau Merkel das nicht will. Und also sagen alle oder viele Nachbarländer, wir müssen unsere nationalen Interessen so vertreten, wie es die Deutschen schon tun. Also wir brauchen nicht national zu wählen, wir haben ja schon eine nationale Regierung. Kühner Gedanke. Ja. Was ich ja faszinierend fand bei dieser Europawahl, mal davon ab, dass sie nicht stattfand und wenn sie medial stattfand, die Sender dafür abgestraft wurden ohne Ende. Also man konnte sich sicher sein, dass die Tagesquoten im Arsch sind, wenn man einfach mal eine Talkrunde zur Europawahl sendete oder auch eine gute Dokumentation oder irgendwas. Also die Medien haben geerntet, was sie jahrelang gesät haben, nämlich totale Europaverdrossenheit. Ich glaube, du kannst, also es gibt so 4 Joker-Themen, Frauen, Umwelt, Kirche und Europa, wo dir bei der Passantenbefragung jeder sagt, das sollten die öffentlich-rechtlichen Sender machen und wo an der Fernbedienung jeder sagt, um Gottes Willen, schnell weg. Also du kannst Europa fast nur als Mogelpackung verkaufen, indem du was ganz anderes auf die Sendung schreibst und dann vielleicht die Inhalte rektal einschiebst. Wir haben ein Login gemacht fürs ZDF, im Hauptprogramm, es hatte 8,6% Marktanteil, was für ZDF jetzt auch nicht dröhnend ist. Es war die erfolgreichste Sendung zur Europawahl überhaupt. Weil sie nachts kamen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Aber sie kamen halt nachts, ne? Und dann wächst der Marktanteil oder die Leute, die dann überhaupt noch gucken, gucken halt auch gerne mal was Zeitkritisches. Das war das eine. Also tatsächlich, dass es medial und öffentlichkeitsmäßig so das Interesse quasi null war, was sich in so einer Wahlbeteiligung natürlich auch niedergeschlagen hat. Das andere, was ich sehr interessant fand, war diese Aufhebung jeglicher Prozenthürden, was dazu geführt hat, dass so Kleinstparteien wie die Freien Wähler, die ÖDP, die Piraten, die Familienpartei, die Tierschutzpartei, die NPD und die Partei je einen Sitz im Europaparlament bekommen haben. Ich glaube, das ist psychologisch sehr interessant, was das mit dem Wähler macht. Denn du gehst ins Wahllokal und sagst nicht mehr beispielsweise, wie bei der letzten Bundestagswahl, Piraten finde ich von der Idee her ganz interessant. Ich möchte aber meine Stimme nicht wegwerfen. Genau. Letztes Mal sind 15,7% der abgegebenen Stimmen für die Tonne gewesen, weil so viele Parteien ganz knapp unter der 5%-Hürde geendet sind. Und damit sind Stimmen dann automatisch weggeschmissen. Wenn du das zusammenrechnest, die unter den Quoren, also 5%-Hürden landen, Und die Nichtwähler, die gar nicht erst hingehen, dann sind es grundsätzlich Minderheitsregierungen, die wir haben, selbst wenn wir jetzt eine große Koalition haben. Und das Verfassungsgericht hat ja gesagt, naja, das Europäische Parlament braucht keine Hürde, weil es hat eh nichts zu sagen. Beziehungsweise umgekehrt, das Bundesparlament hat die Hürde, weil es stabile Regierungsmehrheiten herbeiführen muss. Ich würde den Anlass nehmen zu sagen, 3 oder 2% reicht auch. Also irgendwann wird es einfach sehr teuer, wenn jetzt jeder Einzelne da seine Fraktion bildet, darf er nicht. Es wird unübersichtlich, das sind letztlich Traumata aus der Weimarer Republik, wo dann 30, 40 Parteien da rumsaßen oder rein wollten. Aber der Weg geht ja zum Special Interest. Ich staune immer, dass relativ wenig Leute zur Wahl gehen und jedes Mal, wenn der Wahlomat online geschaltet wird, der Server zusammenbricht. Also offenbar wollen weniger Leute so einen Vertrauenscheck geben, hier 4 Jahre, mach was du willst, und viel mehr Leute würden gerne sagen, ist doch egal, wer im Bundestag sitzt, aber ich lege fest, gegen Atomkraft, für Autobahnbau, gegen Gehen, für Todesstrafe, wie auch immer. Also da zeichnet sich ein mögliches Politikmodell ab, dass die Abgeordneten Agenten eines Mandats werden, wo die Bürger selber entscheiden, was in welchen Themen zu entscheiden ist. Das heißt, so eine Art direktere Demokratie, ohne direkte Demokratie. Du kannst natürlich nicht, wenn jetzt heute im Iran da der Irrsinn ausbricht oder im Irak, dann kannst du dann nicht jedes Mal Neuwahlen abhalten. Aber wir beklagen ja alle seit Jahren, dass Volksabstimmungen so, dass es zu wenig stattfindet, zu wenig direkte Demokratie. Und online entwickelt sich hier so eine Mischform aus Volksabstimmungen und Wahl, indem man den Wahlomaten nicht als Meinungsumfrage macht, sondern sagt, das könnte das Wählen der Zukunft sein. Lokales. Am gleichen Tag war ja auch noch eine andere Wahl, sogenannte Kommunalwahl. Uli Sierau ist Bürgermeister geblieben, er ging in eine Stichwahl. Wir hatten noch einen sehr netten Nachmittag im Seniorenheim hier um die Ecke, wo auch ein Alleinunterhalter spielte und ich meine Frau mehrfach an die Wahrnehmung ihrer staatsbürgerlichen Pflichten gemahnen und schließlich von Hello again wegzerren musste, damit sie wählt. Und das alles, das muss man überlegen, ich weiß nicht mal, was sie gewählt hat. Das können die ja heute selber entscheiden. Ja. Also bei uns ist 1% die Rechte reingekommen, das ist hier SSDG. Das hat mich schon enttäuscht. Also was einfach heißt, 1% von, ich weiß nicht, die Wahlbeteiligung war auch so knapp unter 50 in Dortmund von 414, also 200.000 sind 1%, 2.000 Menschen in Dortmund haben die Nazi-Partei gewählt, zum Kotzen. Das ist doch mehr als die 25 Irre, von denen ich wusste, dass wir sie haben, die da in Dorstfeld rumlaufen. Ja. Und direkt am Wahlabend haben die Nazis nochmal eben schön das Rathaus gestürmt. Haben sie versucht. Da hat der OB hinterher gesagt, die Polizei hätte gepennt. Die Grünen und andere haben eine Barriere gebildet, damit die da nicht reinkommen. Das Problem ist, de jure als gewähltes Mitglied des Rates hätte zumindest SSDG einfach reingedurft. Kauft man sie ein mit dem Quatsch. Elbers in Düsseldorf ist weg. Ja. Jenny nennen ihn seine Freunde. Ich bin da ein bisschen enttäuscht, weil ich ein persönliches Verhältnis zu Dirk Elbers habe. Oh. Ich habe ihn beim Eurovision Song Contest, der 2011 in Düsseldorf stattfand. Gibt es noch irgendwas anderes als diese Schlagerkrempe? Ich habe ihn interviewt. Ich habe es mir gestern nochmal angeguckt nach der Wahlniederlage. Es ist ein bemerkenswertes Interview. Als Schlagerfan? Das weiß ich gar nicht. Also Elbers hat ja gesagt, wer kein Geld hat, kann auch woanders wohnen. Das hast du beherzigt. Ja, und wohnt jetzt da, wo er nicht tot über dem Zaun hängen möchte. Schön. Ja. Ja, aber da hätte er jetzt Zeit zu. Ja, er hätte jetzt viel Zeit. Das finde ich überraschend anständig vom Düsseldorfer als solchen, der ja im Prinzip Koks und in der Werbeagentur arbeitet, dass er sagt, nee, so plump darf man jetzt den Rest des Landes auch nicht beschimpfen. Ja, ich habe heute auch noch gelesen in einem politischen Nachruf, er hätte quasi so das Klischee des Düsseldorfers an sich, dieses überhebliche und von sich eingenommene, wunderbar erfüllt, hätte aber zu wenig Substanz dahinter gehabt und das hätte das Volk dann gehört, halt auch gemerkt. Zu wenig Substanz dahinter nicht, ist das nicht der Markenkern des Düsseldorfers? Ja. Das ist ein ungerechter politischer Nachruf. Wir stand brauchen auch, keine Blöcke. Watz. Ach, die Watz. Da ist einfach so eine. In Bochum, ich weiß gar nicht, ob auch anderswo, hat die Kleinstpartei FDP geworben in den sogenannten Szenevierteln mit einem Plakat, auf dem sie, ich weiß nicht, aufforderte, also mit dem etwas grammatisch halbgaren Slogan warb, kleine geile Firmen schaffen. Kleine geile Partei. Ja, die kleine geile Partei. Ich glaube, es ist der Einzug des Begriffs geil in den politischen Wahlkampf gewesen. Ja. Weswegen ich das kurz in seiner Gesamtheit würdigen wollte. Also geil ist, weißt du natürlich auch, kommt vom indoeuropäischen Geulos. Ja. Aufschäumend, heftig, übermütig, ausgelassen, lustig. Ja. Machte dann irgendwann diese Bedeutungsverschiebung hin zu übermütig, überheblich, kraftvoll, sprießend auch immer. Mhm. Und dann so ab Mittelalter ungefähr. Jetzt wird ein Schuh draus, warum der legendäre baden-württembergische FDP-Finanzminister Rudi Geil hieß. Unvergessen in meinem Herzen. Ja, aber es ist auch so wie in diesem Film Der Untergang, also Hitler im Bunker, wo die dann merken, als es wirklich, wirklich ganz, ganz vorbei ist, dass sie die letzten Säckkisten aus Hitlers Vorrat nehmen und oben in der zusammengebombten Reichskanzlei nackend über die Tische tanzen. Das ist ein bisschen das Gefühl, das die FDP jetzt verströmt. Da wird man nochmal richtig geil. Das ist im Menschen so drin, dass wenn die im Grunde die Fortexistenz der Art bedroht ist, also klassischer FDP-Zustand, dass dann sofort erhöhte Zeugungsbereitschaft ausbricht. Übrigens sucht man sich auch in entspannten Situationen einen Lebenspartner, der einem eher ähnelt. Während wenn du Leute in diesem Versuch unter Stress setzt, suchen sich eher einen unähnlichen Partner. Motto, scheißegal, die Gene müssen raus. Wir können jetzt nicht diskutieren, Schatz. Vielleicht ein Hinweis für die FDP. Ja. Einfach mal mit der Linkspartei koalieren, bevor gar keiner mehr drüber redet. Geile Koalition mit der geilen kleinen Linkspartei. Ja, das klingt sehr plausibel. Wäre biologisch nachvollziehbar. Ja, ich denke... Einigkeit und Recht und Geilheit. Ja. Zu guter Letzt. Und dann gab es ja noch diese schöne Wahlkampfrede von Frank-Walter Steinmeier, der mal emotional geworden ist. Ja, Steinwalter Frankmeier hat sich provoziert gefühlt von dem Wort, das ich eben schon Herrn Gauck zugedacht habe, Kriegstreiber. Man wäre noch begeisterter, wenn die Sozialdemokratie nicht alle Wegscheiden genommen hätte zur Remilitarisierung der Außenpolitik. Das waren ja die Petersberger Beschlüsse unter Engholm, wo man dann gesagt hat, wir machen den Käse mit. Und dieses, was denkst du über dieses Montagsdemo-Phänomen mit Jürgen Elsässer und Ken Jebsen und allen Irren, die im Internet massive Zustimmung erfahren? Ken Jebsen tatsächlich so ein Fall von schillernd oszillierendem Wahnsinn? Ja, da alle vernünftigen Leute irgendwann beim RBB rausfliegen, habe ich lange zu ihm gehalten, aber jetzt geht's echt nicht mehr. Also da geht auch die antisemitischen Ausfälle und so, das geht nicht. Und dann musst du auch sehr UFO-mäßig kritische Gedanken über Chemtrails haben, also dass diese Wolken da in Wirklichkeit böse und sind. Und über das World Trade Center 7. Und genau, und dass das insgesamt mit der nationalen Souveränität von Deutschland nicht, also da können wir mit der NPD durchaus kleine geile Partei. World Trade Center 7 für mich eine der spektakulär enttarnbarsten Verschwörungstheorien überhaupt. Der Grundvorwurf ist ja, dass die BBC am 11. September, als alles drunter und drüber ging, gemeldet hat, dieses Gebäude wäre in sich zusammengestürzt. Da war es aber noch gar nicht zusammengestürzt. Es ist erst später zusammengestürzt, hat die BBC die falsche Info zu früh rausgegeben. Ja. Oder es wusste einfach keiner mehr, wo oben und unten ist, was los ist. Ja. Und das, die Verschwörungstheorie, die sich daran anknüpft, heißt bitte wie? Die heißt, das World Trade Center 7 wurde so gesprengt, weil es auch nicht von einem Flugzeug selbst getroffen wurde. Mhm. Es sind halt brennende Flugzeugteile reingehagelt und sowas zerstört die Stabilität vieler Gebäude auf Dauer eines Nachmittags. Und die Theorie ist dahinter, dass das Gebäude gesprengt wurde von den Amerikanern selbst und dass die BBC das blöderweise zu früh gemeldet hat. Also die Amerikaner hatten für die BBC schon die Meldung vorbereitet, was auch nochmal super unplausibel ist. Weil, also, wenn ich was irgendwie geheim sprengen möchte und sowas, dann informiere ich ja nicht vorher noch die Presse. Mhm. Und, sondern nur Ken Jebsen und Jürgen Elsässer. Ja. Ja, ja, die wissen Bescheid. Also, Nee, das ist ein ekles Gebräu. Ich finde diese Montagsdemonstranten, also erstmal die Okkupation des Begriffs, klar, ja. Aber so sind sie halt. Und man sieht da auch wieder einer der nicht so lustigen Nebenwirkungen von der total geilen neuen Medienzukunft im Internet, dass sich natürlich alle Menschen miteinander verständigen können und Minderheiten nie das Gefühl haben müssen, Minderheiten zu sein, weil es irgendwo im Internet noch einen gibt, der genauso tickt wie sie. Das ist ja gut, das macht Massenmedien in der demokratischen Gesellschaft aus. Nur alle Irren haben jetzt auch eine Basis, auf der sie sich verabreden können. Ja, und sie können sich halt super geil weiterhin als Minderheit fühlen, weil die etablierten Medien ja nie darüber berichten, was sie da für wahnsinnige Sachen herausgefunden haben. Und der Beweis, dass es nirgendwo anders steht und nur bei den Verrückten, ist für die der Beweis dafür, dass sie recht haben. Das ist natürlich auch eine Plausibilitätsspirale, in die man schwer reinkommt und die man schwer auflösen kann. In der aber der träge Massengeschmack und aber auch die Schwarmintelligenz Herrn Sarrazin munter vor sich hin hat alleine drömeln lassen mit einem dicken Buch darüber und wieder vielen Talkshow-Einladungen zum Thema, dass er ja nie eingeladen wird und nie Bücher schreiben darf. Das war so bescheuert, da wollte dann wirklich keiner mehr mitmachen. Glückwunsch. Ich danke dir. Ich danke dir. Wir danken gemeinsam unseren Hörern natürlich. Hallo Hörer, hallo Hörerin, danke. Beim nächsten Mal dann wieder pünktlich. Pünktlich. Was, man das Was immer das sein mag. Wir danken Peter Urban, der immer noch hier die Station Voice ist in unserem kleinen Piratensender. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, mir unter Einheinser und Herrn Küppersbusch und seiner Firma unter Probono TV. Mhm. Jetzt ganz neu auf Twitter. Ja, total voll neu auf Twitter und auch auf Facebook und wir machen auch lustige Filme bei YouTube. Ich war früher beim Fernsehen. Ja, dieses Internet bietet da, glaube ich, viele Möglichkeiten jetzt. Und dann haben wir noch eine Facebook-Seite unter facebook.com/luckyundfred. Und jetzt kommt die Müllabfuhr. Hört ihr es? Ist es die Müllabfuhr, oder? Das ist ein Kampfhubschrauber. Ich wollte gerade sagen, bei mir zu Hause wäre das ein Hubschrauber, der gerade zum Krankenhaus fliegt. In letzter Zeit immer... Im Bermuda-Dreieck verschwindet. Ja. Oder einen Elbers sucht. Ihn abwirft. Dirk Hallo, Elbers über dem Ruhrgebiet abwerfen. Ist da unten ein Zaun? Wir wollten hier jemanden rüberwerfen. Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich war Lucky. Ich bleibe Fred. Tschüss. Tschüss. Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.